Dies sind unsere Schlagzeilen. Arbeitslosigkeit gestiegen, Museumsrenovierung bringt Aufschwung und Thielka will den Klassenerhalt. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Nienburg ist im Dezember gestiegen. Durch die milde Witterung sei der Anstieg dennoch geringer ausgefallen als im Dezember üblich. Joachim Dünsing, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Nienburg-Verden, zieht eine positive Jahresbilanz. Die Arbeitslosenquote ist von 5,3% auf 4,8% gesunken. Dünsing erwartet für 2016 leichte Beschäftigungszuwächse. Die Renovierung des Nienburger Museums am Friesenhof hat einen deutlichen Aufschwung mit sich gebracht. Knapp ein Jahr nach der Neueröffnung zieht Museumsleiterin Dr. Christina Nowak eine positive Bilanz. Wir haben ja Ende Februar eröffnet, 2015, und seitdem habe ich ehrlicherweise keine einzige negative Resonanz bekommen, muss man schon sagen. Also es ist schon so, dass es äußerst gut angenommen wird, nicht nur von Einheimischen, sondern auch von Zugezogenen oder von Touristen, die dann im Gästebuch ihre Kommentare hinterlassen. Und wir merken jetzt vor allen Dingen auch an ganz verstärktem Aufkommen von Schulklassenbuchungen, dass das Museum noch viel mehr bei denen eben auch wahrgenommen wird, was mir sehr wichtig ist und was mir gut gefällt. Die Feuerwehr Nienburg ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Henriettenstraße wurde ausgelöst. In einer Halle kam es zu einer Rauchentwicklung. Einsatzkräfte erkundeten die Lage, brauchten aber nicht eingreifen. Der Rauch konnte entfernt werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußballmannschaft des Landesberger Sportvereins überwintert in der Bezirksliga auf dem 9. Tabellenplatz. Der LSV war im Sommer als Aufsteiger in die neue Spielzeit gestartet. Zudem steht mit Markus Thielka ein neuer junger Trainer an der Außenlinie. Dieser zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und will mit seinem Team die Klasse halten. Ich habe uns auf Platz 11 getippt als Aufsteiger. Ich denke mal, das ist auch realistisch. Da könnte man zufrieden mit sein, wenn man als Aufsteiger die Saison auf Platz 11 dann in der Bezirksliga beendet. Nichtsdestotrotz stehen wir im Moment auf Platz 9. Zwar ist das ein trügerisches Bild, weil nach unten geht es natürlich schneller als nach oben. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir, wenn wir am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz haben, hochzufrieden sein können. Weiter geht es für Landesbergen am 21. Februar gegen Hoya. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.